Gebärdensprache. Wie kommunizieren Menschen, die nicht hören? Gehörlose Menschen. Manche Menschen können nicht hören. Sie sind gehörlos. Bei einigen Menschen ist das seit ihrer Geburt so. Andere hingegen sind erst mit der Zeit gehörlos geworden. Das kann durch eine Krankheit oder einen Unfall geschehen. Für gehörlose Menschen sind Dinge, die für ihre hörenden Mitmenschen ganz einfach sind, oft schwieriger. Das bedeutet, gehörlose Menschen hören nicht, was im Fernsehen, im Radio oder in Videos gesagt wird. Auch Musik können sie nicht hören. Lippenlesen. Die meisten Menschen sprechen mit ihrer Stimme. Das nennt man Lautsprache. Gehörlose Menschen können aber keine Stimme hören. Deshalb müssen sie die gesprochene Sprache anders verstehen. Sie schauen anderen Menschen auf den Mund. So können sie beobachten, wie sich die Lippen beim Sprechen bewegen. Man nennt das Lippenlesen. Bei jedem gesprochenen Laut ist die Bewegung etwas anders. Zum Beispiel ist der Mund bei einem A ganz weit auf und bei einem O runder. So verstehen gehörlose Menschen einen Teil von dem, was du sagst, auch wenn sie dich nicht hören können. Gebärdensprache. Gehörlose Menschen nutzen eine andere Sprache. Diese Sprache nennt man Gebärdensprache. Es gibt viele verschiedene Gebärdensprachen auf der Welt. Eine ist die deutsche Gebärdensprache. In Gebärdensprache kommuniziert man mit den Händen, dem Gesichtsausdruck und Mundbewegungen. Statt der Stimme nutzt man bestimmte Bewegungen für Buchstaben und Wörter. Für ganze Sätze werden mehrere Bewegungen gemacht. Die Entstehung der Gebärdensprache. Gebärden entstanden schon vor Tausenden von Jahren. Im Jahr 1755 wurde in Paris, der Hauptstadt von Frankreich, die erste Schule für gehörlose Kinder eröffnet. Dort wurden die Gebärden zu einer ganzen Sprache weiterentwickelt. Diese Sprache verbreitete sich und wurde schnell berühmt. Es entstanden dann viele verschiedene Gebärdensprachen auf der Welt und immer mehr Schulen für gehörlose Kinder. Dolmetschen. Gehörlose Menschen nutzen schon immer Gebärdensprache. Alle Menschen können Gebärdensprache lernen, egal ob sie hören können oder nicht. Wenn du mit einer gehörlosen Person kommunizieren möchtest, aber nicht gebärden kannst, gibt es auch Dolmetschende. Das sind hörende Menschen, welche die Gebärdensprache gelernt haben und zwischen hörenden und gehörlosen Menschen vermitteln können. Manche Veranstaltungen werden in Gebärdensprache gedolmetscht. Vielleicht hast du das schon mal gesehen.